Einige Frauen des Schlingerhofes wurden verhaftet und in zwei Gliedern vor den Gewehren der Faschisten gegen den Straßenbahnhof gejagt. Kaltes Entsetzen packte uns, als wir sahen, dass sich die Faschisten hinter den Körpern unserer am ganzen Leibe zitternden Frauen deckten. Wir hatten nur die Wahl, die Remise aufzugeben oder unsere eigenen Frauen zu erschießen. Empört und mit Tränen der Wut in den Augen verließen wir die Remise, die schon vorher 2 Stunden hindurch von Artillerie beschossen worden war. Das Kreiskommando hatte einige Zeit keinen festen Standort. Die Schutzbündler zogen sich in die Gartenstadt, einen großen Komplex von Arbeiterwohnungen, zurück. Die Verbindung der einzelnen Abteilungen untereinander konnte unter den schwierigen Voraussetzungen erst in den Abendstunden wiederhergestellt werden.